Surah Qaf, Surah Nummer 50. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Qaf. Bei dem ruhmvollen Koran. Aber nein, sie wundern sich darüber, dass ein Überbringer von Warnungen von ihnen selbst zu ihnen gekommen ist. Da sagen die Ungläubigen, das ist eine verwunderliche Sache. Wenn wir gestorben und zur Erde geworden sind, sollten wir dann wirklich wieder auferstehen? Das ist doch eine weit entfernte Rückkehr. Wir wissen bestimmt, was die Erde von ihnen verringert, und bei uns ist ein Buch, das alles bewahrt. Aber nein, sie haben die Wahrheit für Lüge erklärt, als sie zu ihnen gekommen ist, und so befinden sie sich stets in Unbeständigkeit. Schauen sie denn nicht zum Himmel über ihnen, wie wir ihn aufgebaut und geschmückt haben, und dass er keine Spalten hat? Und die Erde haben wir gedehnt und darauf festgegründete Berge gesetzt, und wir haben auf ihr von jeder entzückenden Pflanzenart wachsen lassen, zur Einsicht und Ermahnung für jeden reuigen Diener. Und wir lassen vom Himmel gesegnetes Wasser herabkommen, damit wir dann Gärten und Korn, das man erntet, wachsen lassen, und Palmen, hochreichend und mit übereinander gereihten Blütenkolben, als Versorgung für die Diener, und wir machen damit manch totes Land wieder lebendig. So wird auch das Herauskommen erfolgen. Der Lüge bezichtigten vor ihnen das Volk Nuhs und die Leute von Ar-Ras und die Thamude und die Ade und Pharaon und die Brüder Luts und die Bewohner des Dickichts und das Volk Tubbas. Alle bezichtigten die Gesandten der Lüge. So ist meine Anordnung unvermeidlich fällig geworden. Ermüdeten wir denn durch die erste Erschaffung? Nein, vielmehr ist ihnen verdeckt geblieben, was eine neue Erschaffung betrifft. Wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was alles ihm seine Seele einflüstert, und wir sind ihm doch näher als seine Halsschlagader, wo die beiden Empfänger der Taten empfangen, zur Rechten und zur Linken sitzend. Kein Wort äußert er, ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre. Und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen. Das ist das, wovor du auszuweichen pflegtest. Und es wird ins Horn geblasen, das ist der angedrohte Tag. Und jede Seele wird kommen, und mit dir ein Treiber und ein Zeuge. Du warst dessen ja unachtsam. Nun haben wir deine Decke von dir hinweggenommen, so dass dein Blick heute scharf ist. Und sein Geselle wird sagen, das ist, was mir bereit ist. Werft ihr beide in die Hölle jeden beharrlichen, widerspenstigen Ungläubigen, Verweigerer des Guten, der Übertretungen begeht und sich in starkem Zweifel befindet, der neben Allah einen anderen Gott setzt, so werft ihn in die strenge Strafe. Sein Geselle wird sagen, unser Herr, ich habe ihn nicht zu einem Übermaß an Frevel verleitet, sondern er selbst befand sich in tiefem Irrtum. Er, Allah, wird sagen, streitet nicht miteinander vor mir, wo ich euch doch die Androhung vorausgeschickt habe. Das Wort wird bei mir nicht abgeändert, und ich bin keiner, der den Dienern Unrecht zufügt. Am Tag, da wir zur Hölle sagen werden, bist du voll geworden. Und sie sagt, gibt es denn noch mehr? Und nahe herangebracht wird der Paradiesgarten an die Gottesfürchtigen, gar nicht fern. Das ist, was euch versprochen worden ist, versprochen für jeden immer wieder Umkehrbereiten und Allahs Gebote Hütenden, der den Alabama im Verborgenen fürchtet und mit reuigem Herzen zu ihm kommt. Betretet ihn in Frieden, das ist der Tag der Ewigkeit. Sie werden, was sie wollen, darin haben. Und bei uns ist noch mehr. Wie viele Geschlechter vernichteten wir vor ihnen, die eine stärkere Gewalt hatten als sie und in den Landstrichen umherzogen. Gibt es denn ein Entrinnen? Darin ist wahrlich eine Ermahnung für jemanden, der Herz hat oder hinhört, während er geistig anwesend ist. Und wir haben ja die Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist, in 6 Tagen erschaffen, wobei uns keine Ermüdung überkommen hat. So ertrage standhaft, was sie sagen, und lobpreise deinen Herrn vor dem Aufgang der Sonne und vor dem Untergang, und in einem Teil von der Nacht, da preise ihn, und am Ende der Niederwerfung, und höre zu am Tag, da der Rufer von einem nahen Ort aus ruft. Am Tag, da sie den Schrei in Wahrheit hören werden, das ist der Tag des Herauskommens. Gewiss, wir sind es, die wir wieder lebendig machen und sterben lassen, und zu uns ist der Ausgang. Am Tag, da die Erde sie freilassend sich ihnen aufspalten wird und sie eilig hervorkommen, das ist für uns ein leichtes Versammeln. Wir wissen sehr wohl, was sie sagen, und du bist nicht als Gewalthaber über sie eingesetzt. Darum ermahne nur mit dem Koran jeden, wer meine Androhung fürchtet.